1974. Ein Hörspiel in zwei Teilen nach dem Roman von David Peace. Teil 1. Yorkshire will mich. Freitag, 13. Dezember 1974, 9 Uhr. Millgarth Police Station, Leeds. Meine Herren, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es war für alle eine lange Nacht. Vor allem für Mr. und Mrs. Campley. Fassen wir uns also kurz. Gegen 16 Uhr am gestrigen Nachmittag, dem 12. Dezember, verschwand die 10-jährige Claire Campley auf dem Heimweg von der Schule, der Grange Junior and Infants in Morley. Die Polizei veranlasste am frühen Abend eine Suchaktion, unterstützt von Freunden und Nachbarn der Campleys. Doch bisher gibt es noch keinerlei Hinweis auf den Verbleib von Claire. Diese ganze verdammte Meute hier bei der Hauptattraktion, mit gezückten Stiften und laufenden Tonbandgeräten. Ich hoffte auf meine erste Titelseite. Würde endlich namentlich genannt. Edward Dunford, Gerichtsreporter für Nordengland. Abzüge dieses kürzlich aufgenommenen Schulfotos werden am Ende verteilt. Es tut mir leid, aber wir haben jetzt nicht die Zeit, irgendwelche Fragen zu beantworten. Scheißdreck, wissen die. Die nächste Pressekonferenz ist für 17 Uhr. Tut mir leid, das mit der alten Herr Lady. Ja, danke. Wann ist denn die Beerdigung? In 2 Stunden. Ich danke Ihnen, meine Herren. Beerdigung hin oder her. Unter gar keinen Umständen würde ich dem beschissenen Jack Whitehead die Story überlassen. Nicht so schnell. Okay, tut mir leid. Also nochmal. Mrs. Sandra Campley. Mutter der vermissten Claire. In Klammern. 10. Appelliert an unser aller Mitgefühl. Mhm. Okay, und der Rest bleibt. Okay, gut. Bis später, Catherine. Ich legte auf und schaute auf die Uhr meines Vaters. 10:10. Ich ging den Flur entlang zum Hinterzimmer und fand, dass ich das richtig gut hingekriegt hatte. Meine Mutter stand mit einer Tasse Tee am Fenster und schaute hinaus in den Garten und den Nieselregen. Bist du fertig, Eddie? Ja, gleich. Die Treppe rauf. 2 Stufen auf einmal, so wie früher. Scheißen, rasieren, duschen, frisches Hemd. Fertig. Ich dachte, besser wäre wichsen und waschen. Eddie! Und plötzlich fragte ich mich, ob mein Vater jetzt meine Gedanken lesen konnte. Wagen sind da! Als wir beim Krematorium ankamen, hatte sich der Regen etwas gelegt. Doch als ich an der Eingangstür stand, peitschte mich der Wind noch immer und ich jonglierte hin und her zwischen Händeschütteln und einer Zigarette, die ich nur mühsam angezündet bekommen hatte. Drinnen hielt ein Ersatzmann die Totenrede. Der Vikar unserer Familie war zu sehr damit beschäftigt, den eigenen Krebs zu bekämpfen. Auf derselben Krankenstation, die mein Vater am frühen Mittwochmorgen verlassen hatte. Wieder daheim, eins nach dem anderen. Im Büro anrufen, nichts. Keine Neuigkeiten, also schlechte Neuigkeiten für die Campleys und Claire und gute Neuigkeiten für mich. 24 Stunden, das hieß, Claire war tot. Ja, schaut euch das mal an. Meine Tante Madge schwedelte mit einer Zeitung umher, als wolle sie eine Schmeißfliege erschlagen. Meine Mutter nahm mir das Blatt ab und blätterte durch den Innenteil. Steht der schon drin? Nein, nein. Morgen wohl. Aber etwas anderes. Mutter appelliert an Mitgefühl. Von Edward Dunford, Gerichtsreporter für Nordengland. Na Donnerwetter, Eddie. Vor ein paar Jahren gab's das schon mal, die Kleine drüben in Castleford. Das ist wirklich schon eine Weile her, ja. Aber da war noch eine. Erst kürzlich. Mehr bei uns in der Gegend. Ja, in Rochdale. Ich erinnere mich, Madge. Konnte auch nie jemandem angehängt werden. Früher hat es sowas nicht gegeben. Die in Manchester waren aber die ersten. Ja. 16 Uhr. Edward Dunford, Gerichtsreporter für Nordengland, machte, dass er hinauskam. die Polizei. Die M1 zurück nach Leeds. Nach der 10-jährigen Claire Campbell, unterstützt von Freunden und Nachbarn. Doch bisher gibt es noch keinerlei Hinweis auf den Verbleib von Claire. 16 Uhr, das hieß, die Zeit war gegen mich. Das hieß, es war keine Zeit mehr, um Hintergrundinfos über vermisste Kinder zu beschaffen. Scheiße. Ich wog das für und wieder ab, meine Fragen bei der Pressekonferenz einfach aufs Geratewohl zu stellen. Mit nichts anderem in der Hand als dem Gerede zweier alter Tanten. Abgesagt. Sie machen Witze. Warum? Keine Neuigkeiten. 9 Uhr morgen früh. 17.30 Uhr. Wieder in der Redaktion. Barry Gannon hinter seinen Kisten. Keine Spur vom beschissenen Jack Whitehead. Gott sei Dank. Wie ist es gelaufen? Catherine Taylor. Mit frischen Locken auf dem Kopf. Ist der Chef in der Besprechung? Weiß nicht, glaub nicht. Warum? Ich will, dass er mir ein Interview mit George Oldman verschafft, morgen früh, vor der Pressekonferenz. Da musst du schon Glück haben. Sprich du mit Haddon, er mag dich. Meinst du? Barry, kann ich mal ein Wörtchen mit dir reden, wenn du eine Minute hast? Wenn es sein muss. Catherine, bitte. Sie stand auf und ich ging zu Barrys Schreibtisch. Barry Gannon, dürr, alleinstehend und manisch. Überall mit Zahlen übersäte Blätter. Und? Ungelöste Fälle von vermissten Kindern. Eins in Castleford und eins in Rochdale vielleicht. Ja, also Rochdale muss ich nachschauen. Aber der Fall in Castleford war 1969. Mondlandung. Janet Garland. Gefunden wurde sie nie? Nein. Was macht ein Privatskandal? Dawson Gate. Keine Ahnung. Mr. Haddon wünscht seinen Gerichtsreporter für Nordengland pünktlich um 19 Uhr zu sprechen. Und wann wünschen Sie Ihren Gerichtsreporter für Nordengland zu sprechen? Nach einem Presseclub, denke ich. Wenn es unbedingt sein muss. Es muss. Den Gang entlang zum Archiv. Die Nachrichten von gestern. Durch die Metallschubladen zu den Kisten. Ich nahm die Mikrofilme, setzte mich vor einen Apparat und legte die Spule ein. Der Name des Mädchens aus Rochdale war Susan Ridyard. Der Presseclub nach 11, vorweihnachtlich. Ich nahm mir einen Drink, ließ Catherine allein an der Bar zurück und ging an Barrys Tisch. Haddon hat mir für morgen früh ein Interview mit Oldman verschafft. Und warum lächelst du denn nicht? Er will nicht, dass ich bei Oldman wegen der ungelösten Fälle nachbohre. Ich soll nur so ein bisschen Hintergrundscheiß zusammentragen. Mit den Familien reden, wenn die mich überhaupt sehen wollen. Fröhliche Weihnachten, Mr. und Mrs. Eltern der Vermissten und wahrscheinlich Toten. Eddie Nikolaus bringt ihnen alles wieder brühwarm in Erinnerung. Die werden das mit Claire Campbell sowieso mitkriegen. Kommt eh alles wieder hoch. Aber Barry hatte mir schon den Rücken zugekehrt und unterhielt sich mit einem Kerl an der Bar. Einer Bohnenstange mit orangefarbenen Daunenhaaren in einem dicken, kastanienbraunen Anzug. Samstag, 14. Dezember 1974, 7.55 Uhr, Millgarth. Büro von Detective Chief Superintendent George Oldman. Das Zimmer war kahl. Keine Fotografien, keine Urkunden, keine Trophäen. Freut mich, Sie kennenzulernen, Mr. Danforth. Schwarzes Haar, bleiches Gesicht, die Hand ausgestreckt, der Griff fest. Wie geht's Jack Whitehead und Ihrem Chef? Gut, danke. Sir Chief Superintendent. Ja, und? Ich habe mich gefragt, ob es etwas Neues über Claire Campbell gibt. Nichts. 36 Stunden und nicht die kleinste Spur. Hunderte von Polizisten, Verwandten und Ortsansässigen. Nichts. Was ist Ihre persönliche... Tod, Mr. Danforth. Das arme kleine Ding ist tot. Ich frage mich, was Sie in diesem... Es sind einfach verdammt grausame Zeiten, mein Sohn. Ja. Das Beste wäre jetzt, so schnell wie möglich die Leiche zu finden. Und was ist mit Janet Garland und Susan Ridyard? Zwei Mädchen, die in den letzten Jahren unter ganz ähnlichen Umständen... Ich weiß, was verdammt nochmal passiert ist, Mr. Danforth. Nun, ich frage mich nur, wenn ich an Cannock Chase denke... Was zum Teufel wissen Sie über Cannock Chase? Die Ähnlichkeit. Ich wollte nur sagen, dass auch im Cannock Chase-Fall drei kleine Mädchen ermordet wurden und es sich später als die Tat eines Einzelnen herausgestellt hat. Die Kleinen wurden vergewaltigt und ermordet. Gott schütze Sie. Und ihre Leichen hat man gefunden. Aber Sie sagten doch, dass... Ich habe keine Leichen, Mr. Danforth. Aber Janet Garland und Susan Ridyard werden seit über... Sie halten sich wohl für den einzigen Penner, der 2 und 2 zusammenzählen kann, Sie eingebildeter kleiner Fatzke. Das könnte sogar meine senile alte Mutter. Ich habe mich nur gefragt, was Sie davon halten. Also was haben wir denn Ihrer Meinung nach in der Hand? 3 vermisste Mädchen, ungefähr im selben Alter. Keine Leichen. Castleford und... Rochdale. Rochdale und jetzt Morley. Etwa 3 Jahre zwischen jedem Fall. Und was ist damit? Er warf mir ein Schreibmaschinenblatt vor die Füße. Eine Liste. Mädchennamen. Das sind nur die Fälle seit Anfang 73. Alle ein wenig älter, zugegeben, aber alle unter 15, als sie verschwanden. Tut mir leid. Schreiben Sie darüber von mir aus eine verdammte Story. Ich glaube nicht, dass Sie eine Leiche finden werden. Sie machen Ihre Drecksarbeit und ich meine. Vielen Dank, dass Sie Zeit für mich hatten. Kein Wort darüber. Kein verdammtes Wort. Dancing in the shallows of a river. Von meinem Blatt war nur Graves zur Pressekonferenz gekommen. Die haben ihm die Flügel abgehakt. Der scheiß Schwan hat noch gelebt. Du machst Witze. Haben ihm die Flügel glatt abgetrennt und das arme Viech einfach da liegen lassen. Ach, scheiße. 14. Dezember, 9 Uhr, Konferenzraum, Millgrove Police Station. Ich sah mich im Konferenzraum um. Die heißen Scheinwerfer brannten nicht. Die Zeitungsleute unter sich. Hast du schon von Kelly gehört? Hm? Ich habe Gers vom Sport gestern Nacht gesehen und er meinte, Kelly ist gestern nicht zum Training gekommen. Und er wird morgen auch nicht spielen. Runde 2. Eine Seitentür geht auf. DCS George Oldman, ein paar Zivilbullen, ein Streifenpolizist. Keine Verwandten. Die Bande riecht es. Claire ist tot. Die Bande denkt, keine Leiche. Die Bande denkt, keine Neuigkeiten. Die Story ist tot. Eine Viertelstunde später setzte ich rückwärts in die Einfahrt zur Doppelhaushälfte der Ridyards, gelegen in einem ruhigen Viertel von Rochdale. Wie ich schon am Telefon sagte, fanden mein Chefredakteur und ich, es sei an der Zeit. Also, ich bin daran interessiert, eine Folgestory. Eine Folgestory? Hat das was mit dem kleinen Mädchen drüben in Morley zu tun? Nein. Also, nun zumindest nicht direkt. Geht's um Susan? Sie beide haben so viel dafür getan, dass Susan weiter im öffentlichen Interesse steht und die Untersuchung am Leben bleibt. Und ich weiß, Sie müssen das Gefühl gehabt haben... Gehabt haben. Das Gefühl haben, dass... Tut mir leid, Sie haben überhaupt keine Ahnung von unseren Gefühlen. Tut mir leid. Aber nach Durchsicht der Zeitungsberichte und meiner Notizen sieht es ganz so aus, als hätte die Polizei keine heiße Spur gehabt. Ich frage mich, glauben Sie nicht, die Polizei hätte mehr tun können? George Oldman und seine Leute haben 2 Wochen hier im Haus gehockt und telefoniert. Und die Rechnung dafür haben sie auch nie bezahlt. Und es gab nichts? Ein weißer Lieferwagen. Das war das Einzige, wovon sie die ganze Zeit faselten. Dass sie Susan finden würden, wenn sie diesen weißen Lieferwagen fänden. Ich erinnerte mich nicht, irgendwo etwas über einen weißen Lieferwagen gelesen zu haben. Auch nicht in irgendeiner der Anfragen. In keiner Polizeiakte. Ich rief Catherine in der Redaktion an. Eddie, Gott sei Dank. Man hat sie gefunden. Scheiße. Und Hedden sucht dich. Scheiße. Wann sehe ich dich? Eddie, wir müssen reden. Wakefield Police Station, 10.59 Uhr. Meine Herren, etwa gegen 9.30 Uhr heute Morgen entdeckten Arbeiter im Devil's Ditch hier in Wakefield die Leiche eines jungen Mädchens. Die Leiche wurde identifiziert. Es handelt sich um Claire Campbell. Bisher konnte die genaue Todesursache noch nicht festgestellt werden. Allerdings ist eine umfangreiche Morduntersuchung in Gang gesetzt worden. Dr. Alan Kurtz, der Pathologe des Innenministeriums, wird heute Abend im Pinderfields Hospital die Obduktion vornehmen. Zu diesem Zeitpunkt der Untersuchungen sind dies alle Informationen, die ich Ihnen geben kann. Dich hat doch jemand in der Hand. Jemand hat dich verdammt noch mal in der Hand. Da liegst du völlig falsch. Und außerdem wäre ich dir sehr dankbar, wenn du auf deinen Ton achten würdest. Tut mir leid, aber du weißt, wie nah ich dran bin. Gannon stritt mit Hedden über Dawson Gate. Irgendein Scheiß, für den sich außer Barry eh keiner interessierte. Dawson Gate. Gelder der Ortsverwaltung für privaten Hausbau, minderwertiges Baumaterial für den sozialen Wohnungsbau, Schmiergelder, wohin man sieht. Barry Gannons Baby. Seine Obsession. Ich will doch nur zu dem Haus gehen. Sie hätte dich nicht angerufen, verdammt nochmal, wenn sie nicht hätte reden wollen. Es geht ihr nicht besonders gut, das weißt du doch. Das wäre unethisch. Das wäre einfach nicht recht. Unethisch? Ich gab es auf, mitzuhören, worüber Hedden und Barry stritten, während der verdammte Jack Whitehead unten saß und die größte Story des verdammten Jahres schrieb. Eine Story, die jeder lesen wollte. Meine Story. Plötzlich ging die Tür auf und Barry Gannon kam heraus. Du schuldest mir was. Er zwinkerte mir zu. Ach, Danforth. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Kommen Sie rein. Sie wollten mich sprechen? Nun, ich hoffe, Sie haben nicht den Eindruck gewonnen, man hätte Sie aus der Story gedrängt. Ich bin raus aus der Story? Wir konnten Sie nicht erreichen, also habe ich Jack geschickt. Ah, ich verstehe. Also ist das jetzt Jacks Story? Nein, Sie werden gemeinsam darüber schreiben. Vergessen Sie nicht, Jack war über 20... Über 20 Jahre lang Gerichtsreporter für Nordengland. Ich weiß. Er teilt mir das jeden verdammten Tag mit. Es ist Weihnachten. Und entweder ist die Sache bis morgen geklärt oder nie. So oder so wird die Story sterben. Also wird Jack den Großteil davon übernehmen. Aber außerdem habe ich ein paar andere Stories für Sie. Mir zuliebe werden Sie morgen mit Barry Gannon nach Castleford hinausfahren. Barry hegt die Annahme, dass Marjorie Dawson, John Dawsons Frau, ihn tatsächlich sehen und ihm Informationen bestätigen will, die er über ihren Mann ausgegraben hat. Ich halte das für relativ unwahrscheinlich, wenn man die geistige Verfassung dieser Frau in Betracht zieht. Aber er will auf jeden Fall hin. Also habe ich ihn gebeten, sie mitzunehmen. Mich? Warum? Na ja, falls da was dran ist, wird es zu Verhaftungen und Anklagen und was nicht alles kommen. Und Sie als Gerichtsreporter für Nordengland, werden bis über beide Ohren in Arbeit stecken. Haddon nahm grinsend einen prall gefüllten braunen Umschlag und reichte ihn mir über den Schreibtisch. Das ist alles, was Barry bisher zusammengetragen und der Rechtsabteilung vorgelegt hat. Und offen gesagt können wir froh sein, wenn wir auch nur einen einzigen Satz davon drucken dürfen. Ich erwarte nicht, dass Sie das alles lesen, aber Barry hasst Dummköpfe also. Edward Dunford. Samstagnacht, okay, Fünfheit. Wer ist da? Interessierst du dich fürs Wahrsagen? Wie bitte? Weiße Lieferwagen und Zigeuner. Wo? M1. Ausfahrt Hanslet und Biesten. Wann? Du bist spät dran. Hanslet K. brannte. Ich dachte, das muss doch das ganze beschissene Lied sehen. Ich sprang aus dem Wagen, krabbelte die Böschung hinauf, kroch durch Schlamm und Gestrüpp auf das Feuer und den Lärm zu. Aufheulende Motoren. Zwischen den Flammen ein weißer Lieferwagen. Rings um das Zigeunerlager, im Schatten unter mir, Männer in zwei Reihen gestaffelt. Der Ring schloss sich und verschluckte die Familien in einer schwarzen Sturzflut aus Knüppeln. Die West Yorkshire Metropolitan Police hatte die Hecktüren ihrer Lieferwagen geöffnet und schleuderte die blutigen und zerschundenen Männer hinein. Innerhalb des großen Feuerrades rissen Polizisten den Zigeunerfrauen und Kindern die Kleider vom Leib, schleuderten die Lumpen ins Feuer und knüppelten ziellos auf die nackte Haut der Frauen ein. Und dann sah ich ihn, jenseits von all dem in der Ferne stehen. Hinter den Stöcken und Beinen zeichnete sich Detective Chief Superintendent George Oldman an der Flanke eines Polizeiwagens ab. Wie irgendeine beschissene Höhlenzeichnung. Plötzlich wurde ich aus dem Schlamm hochgerissen. Mach deine scheiß Augen zu und halt die Schnauze. Eine Bullenfaust knallte mir ins Gesicht. Zwei Finger in den Mund, zwei in die Augen. Nicke, wenn du das Redback Café auf der Doncaster Road kennst. Ich nickte. Sei um 5 Uhr früh da, wenn du eine Story willst. Es war 5:10, als ich beim Redback Café und Motel über den Schotter zu den Toiletten hinter dem Haus ging. Die Toiletten stanken. Der gefließte Boden war feucht von schwarzer Pisse. Was? Halt dich, verdammte Schnauze! Jemand packte mich bei den Haaren und drückte mein Gesicht in das dreckige Wasser im Becken. Dann hörte ich etwas platschen. Die Hand in meinen Haaren lockerte den Griff, riss plötzlich meinen Kopf hoch und schlug ihn gegen die Vorderkante des Beckens. Ich zog mich am Waschbecken hoch. In einer Pfütze lag ein DIN A4-Umschlag. Ich hob ihn auf, setzte mich in einer der Kabinen auf den Klodeckel und schloss die Augen, um die Schmerzen an meinem Kopf verträglicher zu machen. Ich öffnete den Umschlag. Die nächste Hölle. Eine Kopie des Obduktionsberichts von Claire Campley. Vorgenommen am 14. Dezember 1974 von Dr. Alan Coutts, Pinderfields Hospital. Abschürfungen. Möglicherweise Bisse an der rechten oberen Wange. Dazu am Kinn und an Hals und Nacken. Abschürfungen, die auf Strangulierung als Todesursache hindeuteten. Die inneren Verletzungen der Vagina stammten vom Stiel und von den Dornen einer Rose. Dem Opfer war mit einer Rasierklinge 4LUV in die Brust geritzt worden. Claire Campleys Rücken erzählte eine andere Geschichte. Eine vollkommen andere Hölle. Zwei Schwanenflügel waren ihr an den Rücken genäht worden. Ich stopfte alles wieder in den Umschlag zurück und würgte, während ich mit dem Schloss der Klokabine kämpfte. Tränen und dreckiges Wasser liefen mir übers Gesicht. Keine der Verletzungen waren ihr postmortem zugefügt worden. For love. Sieht aus, als hättest du eine ziemlich wilde Nacht hinter dir. Barry Gannon, Teetasse in der Hand, besah sich die Ruine meines Zimmers. Wer hat dich denn reingelassen? Deine Mutter? 10 Minuten später waren wir im Auto unterwegs. 20 Minuten später hatte ich ihm meine Geschichte erzählt und die Kopfschmerzen hämmerten auf meinen leeren Magen. Das im Redback muss ein Bulle gewesen sein. Spielchen, Eddie. Sie spielen verdammte Spielchen mit dir. Pass auf dich auf. Glaubst du immer noch, dass es eine Verbindung zu den anderen vermissten Mädchen gibt? Ich weiß nicht. Ich glaube schon, könnte sein. Okay. Und dann erzählte Barry von dem bescheuerten Johnny Kelly, dem bösen Buben aus der Rugby League, der heute wieder nicht spielen konnte und von dem kein Schwein wusste, wo zum Teufel nochmal er steckte. Schon da? Du schon. Brunt Street ist die erste links ein Stück weiter zurück. Mhm. Wer zum Henker wohnt in dem Haus 11, Brunt Street, Castleford, Sherlock? Ich kannte die Anschrift, kramte durch die Schmerzen in meinem Kopf und langsam dämmerte es mir. Die Garlands? Jeanette Garland, 8, Castleford. Vermisst seit dem 12. Juli 1969. Wir treffen uns später auf der anderen Straßenseite im Swan und tauschen Horrorstories aus. Ich hab dir doch gesagt, du schuldest mir was. Ich hätte lieber erst angerufen. Hätte lieber nicht nach Alkohol gestunken. Doch dann klopfte ich leise und nur ein einziges Mal an die rote Tür mit der 11. Hören Sie, ich weiß nicht, wo zum Teufel er steckt und jetzt verschwinden Sie. Die Frau wollte gerade die rote Tür zuschlagen, hielt aber inne. Sie sah so aus, als habe sie seit Tagen nicht geschlafen. Wer sind Sie? Edward Dunford. Sind Sie wegen Johnny hier? Nein. Weswegen dann? Jeanette, ich bin Reporter von der Post. Na, dann kommen Sie rein. Der Farbfernseher lief, ohne Ton. Auf dem Fernseher stand das Foto. Ein Schulporträt. Jeanette Garland, jünger und hellhäutiger als Susan und Claire, lächelte mich mit dem glücklichsten Lächeln an, das ich je gesehen hatte. Jeanette Garland war mongoloid. Ich wendete den Blick vom Foto ab und betrachtete einen Schrank voller Trophäen und Pokale. Ein ziemlicher Sportsmann hier, Mr. Garland. Die gehören meinem Bruder. Womit kann ich Ihnen helfen, Mr. Dunford? Ich schreibe einen Artikel über Eltern, deren Kinder vermisst werden. Erst ist das Interesse der Öffentlichkeit immer groß, doch dann stirbt es wieder ab. Stirbt? Ja, der Artikel dreht sich darum, wie die Eltern damit klarkommen, wenn sich die ganze Aufregung gelegt hat. Wie ich damit klarkomme? Ja. Zum Beispiel, hatten Sie damals den Eindruck, die Polizei hätte mehr tun können, um Ihnen zu helfen? Eine Sache gab es schon. Und was war das? Sie hätten meine Tochter finden können, sie dummes, herzloses, beschissenes Arschloch. Es tut mir leid, ich wollte nicht... Aus. Es tut mir leid. Es tut Ihnen nicht leid. Wenn Sie dazu in der Lage wären, dass Ihnen etwas leid täte, dann wären Sie nicht hier. Bitte. Ihr beschissenen Schmierfinken. Ihr kommt in mein Haus und redet über Dinge, von denen ihr keine Ahnung habt. So als ob ihr übers Wetter redet oder über irgendeinen scheiß Krieg irgendwo. Mir ist das zugestoßen. Ich brauche einen Scotch. Und? Wie ist es gelaufen? Scheiße. Und, hast du Johnny unterm Bett gefunden? Was? Johnny Kelly? Die große weiße Hoffnung? Was ist mit ihm? Herrgott, nochmal Eddie. Die Pokale, die Trophäen. Scheiße. Johnny Kelly. Paula Garlands verdammter Bruder. Wohnt dort, seit ihr Mann tot ist und dieses Mannequin ihn verlassen hat. Der Mann ist tot? Scheiße, Dunford. Solche Sachen musst du einfach vorher wissen. Hat es mit Jeanette nie verkraftet. Hat vor 2-3 Jahren eine Schrotpatrone verspeist. Boom. Etwa zu der Zeit, als Johnny anfing, sich einen Namen zu machen. Auf dem Spielfeld und außerhalb. Ein Weiberheld? Genau. Hat Miss Weston Supermare von 1971 geheiratet oder sowas. Hat nicht lange gehalten. Als sie ihre Klamotten packte und ihn verließ, ist er zur großen Schwester gezogen. Wie ist es bei Mrs. Dawson gelaufen? Sie meinte, mein Leben sei in Gefahr. Machst du Witze? Warum? Warum nicht? Ich weiß zu viel. Und du glaubst ihr? Die haben über jeden was. Die Frage ist nur, wann sie es gegen einen verwenden. Wer sind die? Die haben keine Namen. Spinn dich aus, komm. Da draußen, ja, gibt es Todesschwadronen. Warum soll es denn keine für Barry Gannon geben? Das ist doch Blödsinn. Wenn du ihr wirklich glaubst, dann solltest du es jemandem sagen. Wem denn? Der Justiz? Ja. Diese Leute hocken auch in der Justiz. Jedermanns Leben ist in Gefahr. Und wozu dann weitermachen? Warum sich nicht gleich erschießen, so wie Garland? Weil ich an Recht und Unrecht glaube. Ich glaube, irgendwann werde ich von jemandem zur Rechenschaft gezogen, aber nicht von denen. Ich scheiß auf die. Mehr sage ich nicht. Lass mich an der Bushaltestelle raus. Ich muss in die andere Richtung. Na, bis dann. Ja. Bis dann. Eddie? Ja? Hattest du nie den Wunsch, uns alle vom Bösen zu befreien? Nein. Lügner! Lügner! Es war fast 2 Uhr früh, als mich das Taxi zu Hause absetzte. Scheiße, dachte ich, als ich die Hintertür aufschloss. Im Wohnzimmer brannte immer noch Licht. Meine Mutter hockte in ihrem Schaukelstuhl und starrte den toten Fernseher an. Dein Freund Barry. Ja, was ist mit ihm? Er ist tot. Wie? Was ist passiert? Autounfall. Wo? Morley. Morley? Die Polizei hat einfach nur Morley gesagt. Die Polizei? Sie haben deinen Namen und deine Anschrift in seinem Wagen gefunden. Ich habe mir furchtbare Sorgen gemacht, Eddie. Tut mir leid. Wo bist du die ganze Zeit gewesen? Ma, tut mir leid. Montag, 16. Dezember 1974, Wakefield Police Station, 10 Uhr. Die Bremsen haben versagt. Er ist direkt auf einen Laster aufgefahren. Bang! Der Laster hatte Glasscheiben transportiert, oder? Ja. Und eine der Scheiben hat ihm den Kopf abgetrennt. Hab ich gehört. Was zum Teufel hat Barry in Morley gemacht? Voll bis an den Stehkragen, hab ich gehört. Jack Whitehead beugte sich zu meinem Ohr vor, sprach aber genauso laut weiter. Mr. Haddon möchte dich sprechen, du Knalltüte. Umgehend, auf der Stelle Vielen und so Dank, weiter. Dass Sie gekommen sind, meine Herren. Der Gentleman rechts neben mir ist Dr. Coutts, der Pathologe des Innenministeriums. Er hat die Obduktion durchgeführt. Zu meiner Linken sitzt Detective Superintendent Noble, der zusammen mit mir die Suche nach dem Mörder oder den Mördern der kleinen Claire Campley leiten wird. Ich wusste, was kommt. Ich hatte bis zum Ende meines Lebens mehr als genug davon. Ich drehte mich um und verschwand durch die Doppeltür. Barry soll betrunken gewesen sein? Das hat die Polizei gesagt, ja. Was ist gestern passiert, Eddie, bei Mrs. Dawson? Was war da los? Ich hab sie nicht gesehen. Ich bin im Wagen geblieben. Aber ich hatte sie doch ausdrücklich... Ich weiß, Mr. Haddon, ich weiß. Barry meinte, ich würde sie nur nervös machen. Und wann sind Sie zurück? Irgendwann zwischen 2 und 3. John Dawson hatte Shangri-La 1970 entworfen und gebaut. Ein Geschenk des erfolgreichsten Nachkriegsarchitekten Großbritanniens für seine Frau aus Anlass ihres 25. Hochzeitstages. Die Baukosten für den ungeheuren Bungalow waren auf mehr als 500.000 Pfund geschätzt worden. In der Auffahrt standen 2 Wagen, ein Rover und ein Jaguar. Ich klingelte. Doch niemand ging an die Tür. Ich klingelte erneut. Ja? Ist Mrs. Dawson zufällig daheim? Nein. Irgendwie kam mir das Gesicht bekannt vor. Wissen Sie, wann sie zurück ist? Nein. Dann fiel es mir ein. Wissen Sie, wo ich sie wohl antreffen kann? Nein. Donald Foster, Bauunternehmer, Foster's Construction. Ist Mr. Dawson daheim? Nein. Ich möchte Sie nicht länger belästigen, Mr. Foster. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Ich drehte mich um und ging davon. Auf halbem Weg schaute ich zurück und sah, wie sich ein Vorhang bewegte. Als ich zu meinem Viva kam, bog ein Wagen in die Straße ein und hielt direkt vor mir. Zwei Polizeibeamte stiegen aus. Der eine war groß und trug einen Bart. Der andere war klein mit einer dicken Nase. Hör auf, Leute zu belästigen, die nicht belästigt werden wollen. Ja, das ist nicht nett. Der Kleine packte mich mit der einen Hand an der Kehle und drückte mit der anderen da, wo es besonders weh tut. Ich wollte kotzen. Und denk dran, Big Brother is watching. Ununterbrochen. Er ließ meine Eier los, gab mir einen Kuss auf die Wange und ging pfeifend davon. We wish you a Merry Christmas. Zurück in der Redaktion lag auf jedem Schreibtisch ein Exemplar der Abendausgabe. Fangt die Bestie. Riesenschlagzeile auf der Titelseite der Evening Post. Von Jack Whitehead, Gerichtsreporter des Jahres 68 und 71. Scheiße. Ich möchte, dass Sie sich auf Claire Kempley konzentrieren. Aber ich dachte, Sie hätten gesagt, das sei jetzt Jacks Story. Und ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass Sie die Geschichte zusammen machen. Jack kümmert sich um die tägliche Berichterstattung. Und Sie kümmern sich um die Hintergrundinformationen. Hintergrundinformationen? Ich möchte, dass Sie dieses Medium aufsuchen. Behauptet, sie habe die Polizei zu Claires Leiche geführt und sei gebeten worden, bei der Suche nach dem Mörder zu helfen. Mandy Weimer. Nennt sich selbst Mystic Mandy. Wann? Morgen. Ich habe Ihnen einen Termin um 1 Uhr besorgt. Ach so. Und ein gewisser Sergeant Fraser möchte mit Ihnen sprechen. Sergeant Fraser? Ja. Edward Dunford. Tut mir leid, dass ich Sie gerade jetzt belästigen muss, Mr. Dunford. Aber ich versuche mir ein genaues Bild von Mr. Gannons gestrigen Tag zu machen. Er hat mich etwa gegen 10 Uhr abgeholt. Tut mir leid, Sir. Wo war das? 10 Wesley Street, Ossett. Wir fuhren in Barrys, Mr. Gannons Wagen nach Castleford. Ich interviewte eine gewisse Mrs. Garland, wohnhaft 11 Brunt Street, Castleford und... Wie Jeanette Garland? Ich verstehe. Und Sie waren mit Mr. Gannon dort? Nein. Mr. Gannon war mit Mrs. Marjorie Dawson verabredet, wohnhaft Shangri-La, Castleford. Er hat sie also abgesetzt? Ja. Und da haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Nein. Ich habe mich mit Barry im Swan in Castleford getroffen. Irgendwann zwischen 1 und 2. Hat Mr. Gannon getrunken? Ein halbes Bier vielleicht. Also höchstens ein Pint. Und dann? Ja, dann ist jeder seiner Wege gegangen. Er hat mir nicht gesagt, wohin er wollte. Und wann, sagen Sie, haben Sie Mr. Gannon zum letzten Mal gesehen? Das muss spätestens 3:15 gewesen sein. Sie haben keine Ahnung, warum er nach Morley wollte? Nein. Ich verstehe. Danke. Sie sind verpflichtet, an der morgigen Untersuchung teilzunehmen, das wissen Sie. Wo findet die Untersuchung statt? Morley, Town Hall. In Ordnung. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Mr. Dunford. Bis morgen. Ich sah ihm nach, wie er zur Rezeption ging und dann durch die Drehtür verschwand. Ja, bitte? Edward Dunford? Ja. Wer spricht denn da? Ein Freund von Barry. Kennen Sie das Gaiety an der Round Hay Road? Ja. Seien Sie gegen 10 dort in der Telefonzelle. Montag, 16. Dezember 1974, 22 Uhr. Fahren Sie los. Es war der Kerl mit den orange-roten Haaren, den ich mit Barry im Presseclub gesehen hatte. Weiß jemand, dass Sie hier sind? Nein. Im Park da, rechts. Ein Einzimmer-Apartment. Zu viele Möbel. Der Muff von vielen nördlichen Wintern. Setz dich, Eddie. Arthur Francis Anderson. Kannst mich auch AF nennen. Macht jeder. Von allen Wänden glotzte Karen Carpenter herab. Aber auf dem winzigen Dorset-Plattenspieler spielte Ziggy Gitarre. AF reichte mir eine Plastiktüte von Hillards, die er aus dem Schrank gefischt hatte. Barry wollte, dass du sie kriegst, falls ihm irgendwas zustößt. Die Tüte war vollgestopft mit Pappordnern und braunen Umschlägen. Was ist das? Sein Lebenswerk. Wozu? Ich meine, wie kam er darauf, es hier zu lassen? Ausgerechnet bei mir, meinst du? Er hat gesagt, er braucht einen sicheren Ort für das Zeug da. Und falls ihm irgendwas zustößt, soll ich es dir geben. Ich hab dich letzte Woche im Presseclub gesehen, oder? Was zum Teufel hattest du mit Barry zu schaffen? Ich kenne Leute. Ja, da bin ich mir sicher. Nein, ehrlich verdammt, berühmte Leute. Ich weiß. Hör mal, ich bin richtig gut im Bett. Einige der größten Männer dieses Landes. Ja, schon gut. Und warum? Für Geld. Was denn sonst? Glaubst du vielleicht, das macht mir Spaß in diesem Körper? Schau mich doch an. Das bin nicht ich. Ich bin keine Schwuchtel. In mir drin bin ich eine Frau. Wieso glaubt der Barry, dass ihm was zustoßen würde? Er hatte über zu viele Leute zu viel herausgefunden. John Dawson? John Dawson ist nur die Spitze des verdammten Eisbergs. Hast du das Zeug nicht gelesen? Er machte eine Handbewegung in Richtung der Plastiktüte zu meinen Füßen. Nur das, was er der Post gegeben hat. Tja, all die großen Fische sind da in der Tüte. Und wo ist Barry denn gestern Nacht hin? Er sagt, er würde dir helfen. Irgendwas wegen dem kleinen Mädchen in Morley. Und dass er alles miteinander in Verbindung bringen könne. Was soll das heißen? Was ist mit ihr? Nee, hat er nicht gesagt. Wie zum Teufel sollte mir das helfen? Das hat er nicht gesagt, verdammt. Ich nahm die Tüte und ging zur Tür. Ich öffnete sie und drehte mich noch einmal zu der Wohnschlafhölle um. Wie kann ich dich erreichen? 442189. Sag, Eddie hätte angerufen. Ich krieg's dann schon mit. Dienstag, 17. Dezember 1974. Redback Café und Motel. Ich bezahlte für 2 Wochen im Voraus. Zimmer 27 ging nach hinten raus. Kein Telefon, kein Klo, kein Fernseher. Ich schloss die Tür zweifach ab und machte die klammen Vorhänge zu. Barry Gannons Akten und Umschläge waren nach Namen angelegt. Hinten im Schrank fand ich eine Rolle Tapete. Ich machte sie an der Wand über dem Schreibtisch fest. Mit einem dicken roten Filzstift teilte ich sie in große Spalten. Über jede Spalte schrieb ich in roten Blockbuchstaben Namen. Jeanette, Susan, Claire und Barry. Mit zitternden Händen zog ich aus dem Umschlag mit Claire Campleys Obduktionsbericht 3 große Schwarz-Weiß-Abzüge. Vorsichtig machte ich sie oberhalb der jeweiligen Namen fest. Mit Tränen in den Augen trat ich einen Schritt zurück und schaute auf meine neue Wandtapete, auf Haut so weiß, Haare so blond, Flügel so weiß. Ein Engel in Schwarz-Weiß. Barry's Story. 3 reiche Männer, John Dawson, Donald Foster und ein dritter, den Barry nicht namentlich benennen konnte oder wollte. Meine Story. 3 tote Mädchen. Jeanette, Susan und Claire. Meine Story. Seine Story. Dieselben Zeiten, dieselben Orte, andere Namen, andere Gesichter. Das Rätsel dabei. Gab es eine Verbindung? Sergeant Fraser? Hier spricht Edward Dunford. Ich habe weitere Informationen bezüglich Sonntagnacht und Barry erhalten. Welche Art von Informationen? Es handelt sich um einen anonymen Anruf. Mr. Gannon sei wegen Claire Campley nach Morley gefahren. Sonst noch was? Nicht am Telefon. Gut, Angelos Café in 1 Stunde. Das ist gegenüber Morley Town Hall. Okay. Aber ich möchte Sie um einen Gefallen bitten. Was? Ich brauche die Namen und Adressen der Arbeiter, die die Leiche von Claire Campley gefunden haben. Warum ausgerechnet ich? Weil ich sie für einen anständigen Kerl halte und weil ich jemanden brauche, der mir einen Gefallen tut und sonst niemanden habe, an den ich mich wenden könnte. Ich will sehen, was ich tun kann. In einer Stunde. Ja? Sagen Sie AF, Eddie hat angerufen und geben Sie ihm bitte folgende Nummer. 276578. Sagen Sie ihm, er soll nach Ronald Gannon fragen. Zimmer 27. Mach ich. Dienstag, 17. Dezember 1974. Angelos Café. Die Untersuchung wegen Gannon wird verschoben. Aber die Leiche wird freigegeben. Donnerstag, glaube ich, ist die Beerdigung. Okay, Donnerstag. Was ist denn nun mit diesem anonymen Anruf? Letzte Nacht erhielt ich im Büro einen Anruf. Kein Name, nur dass ich ins Gaiety an der Roundhay Road kommen sollte. Um welche Uhrzeit war das? Gegen 10. Also ich fuhr hin und traf mich mit diesem Kerl. Na, was für ein Kerl? Schwarzer, kein Name. Sagte, er sei Sonntagnacht mit Barry zusammen gewesen. Ich nehme nicht an, dass Sie versucht haben, unseren schwarzen Freund dazu zu überreden, seine Informationen einem Angehörigen der örtlichen Polizei zugänglich zu machen. Nein. Gegen 11 hätte Barry gesagt, er wolle nach Morley. Und dass das irgendwas mit dem Mord an Claire Campy zu tun habe. Na gut. Was glauben Sie, hat Gannon gewusst, dass er Sonntagnacht den ganzen Weg bis hierher gefahren ist? Keine Ahnung. Ich erzähle Ihnen nur, was mir dieser Kerl gesagt hat. Und das ist alles? So ein Scheiß, Sie sind doch angeblich Reporter. Sie müssen ihm doch noch ein paar mehr Fragen gestellt haben als nur die... Na klar. Aber wie ich schon sagte, der Kerl wusste von gar nichts. Haben Sie die Namen? Aber das bleibt unter uns. Natürlich. Zwei Bauarbeiter, Terry Jones und James Ashworth. Sie arbeiten in den neuen Häusern hinter dem Gefängnis Wakefield. Foster's Construction. Mehr geht nicht. Dienstag, 17. Dezember 1974, 11.15 Uhr, Redaktion der Post. Die Untersuchung ist verschoben worden. Du machst Witze. Warum? Die Polizei weiß immer noch nicht, was er Sonntagnacht vorhatte. Hast du eigentlich irgendwas über Johnny Kelly gehört? Kein Pieps. Irgendein Typ in der Kneipe gestern Abend meinte, Foster hätte ihn unter seinen Fittichen. Foster? Don Foster, Trinity Presi. Don Foster ist Vereinspräsident von Wakefield Trinity? Die Baustelle hinter dem Wakefield-Gefängnis, nur ein paar Meter vom Devil's Ditch entfernt. Mittagspause an einem feuchten Dienstag im Dezember. Und die Baustelle war so still wie ein Grab. Haben Sie sich verfahren? Nein, ich suche eigentlich... Reporter, hm? Sieht man das? Mhm. Wissen Sie, wo ich Terry Jones und James Ashworth finden kann? Ich bin Terry Jones. Eddie Dunford, Yorkshire Post. Kann ich Sie mal kurz sprechen? Und? Was zahlen Sie dafür? Darüber lässt sich reden. Na, dann kommen Sie. Es nieselte heftig. Ich wies auf einen anderen Rohbau. Terry Jones nickte und ging voran. Was ist mit James Ashworth? Krankgeschrieben. Wer hat sie gefunden, Sie oder Jimmy? Jimmy. Wo war sie? Ich zeig's Ihnen. Wir gingen schweigend über die Baustelle zu der Senke, die parallel zur Straße von Wakefield nach Dewsbury verlief. Ein blau-weißes Polizeiabsperrband hing an der Oberkante des Grabens. Haben Sie sie gesehen? Ja. Scheiße. Sie lag auf einem Kinderwagen, etwa auf halber Höhe. Ein Kinderwagen? Die Polizei hat ihn mitgenommen. Sie hatte... Oh, scheiße, ich wünschte, ich hätte sie nicht gesehen. Wo wohnt denn Jimmy Ashworth? Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Bitte. Es hat ihn schwer mitgenommen. Der ist noch jung. Vielleicht hilft es ihm, wenn er darüber redet. Ach, ist doch Blödsinn. Bitte. Fitzwilliam. Blenheim Road war eine der schönsten Straßen in Wakefield. Haus Nummer 28 war ein weitläufiges altes Haus, das in einzelne Wohnungen aufgeteilt worden war. Auf dem ersten Treppenabsatz rechts stand am Klingelschild Mandy Weimer. Mrs. Weimer? Edward Dunford von der Yorkshire Post. Bitte, kommen Sie herein. Die konservative Erscheinung der Frau biss sich mit der orientalischen Hippie-Einrichtung und mit ihrem Beruf. Mein Ex-Mann war Türke, bitte, setzen Sie sich. Ex? Er ist nach Istanbul zurückgegangen. Und das konnten Sie nicht vorhersehen? Ich bin ein Medium, Mr. Dunford, keine Wahrsagerin. Sie riechen sehr stark... Nach schlechten Erinnerungen. Entschuldigung? Nach Tod. Alles in Ordnung. Ich glaube, Sie gehen besser. Miss Weimer. Bitte, nein. Miss Weimer. Hören Sie mich nicht an. Es ist so stark an Ihrem ganzen Körper. Was denn? Ihr Tod. Wovon zum Teufel reden Sie überhaupt? Nein, oh Gott. Nein, bitte. Lassen Sie mich allein. Warten Sie! Sie verschwand in einem Zimmer und schlug mir die Tür vor der Nase zu, wobei sie mir für einen Augenblick einen Finger der linken Hand einklemmte. Bitte, Miss Weimer, ich muss mit Ihnen reden. Miss Weimer! Von den anderen. Welchen anderen? Bitte, erzählen Sie ihnen von den anderen. Welchen verdammten anderen? Unter dem Gras, das zwischen den Steinen wächst. Sagen Sie es ihnen. Bitte, sagen Sie ihnen, wo sie sind. Ich lehnte den Kopf an die Tür. Die Geräusche verebbten, die Wohnung war leise und dunkel. Ich ging. 100 Meilen pro Stunde. So geschockt war ich. Bleifuß auf der M1 zur Austreibung der alten und neuen Geister von Wakefield. 10 Minuten später saß ich an meinem Schreibtisch. Edward Dunford? Hier spricht Paula Garland. Ja, bitte? Ich habe gehört, Sie sind heute bei Mandy Weimer gewesen. Ja, so ähnlich. Woher wissen Sie das? Mein Cousin Paul arbeitet als Fotograf für Ihre Zeitung. Ich muss wissen, was sie gesagt hat. Mr. Dunford? Nun, sie hat nicht viel gesagt. Bitte, Mr. Dunford. Wir können uns im Swan treffen. In einer Stunde? Danke. Den Flur entlang ins Archiv. In Windeseile durch die Akten. Querverweise. Juli 69, Mondlandung. 12. Juli 69, Janet Garland, 8, wird vermisst. 13. Juli, eine Mutter appelliert an unser Mitgefühl. 16. Juli, Polizei weitet Suche aus. 18. Juli, Polizei stellt Suche ein. 19. Juli, Medium wendet sich an die Polizei. Kleine Schritte und große Sprünge. 17. Dezember 1974, ein Notizbuch voller hingekritzelter Zitate. Ein Blick auf die Uhr meines Vaters, 20.30 Uhr. Ich hatte keine Zeit mehr. Dienstag, 17. Dezember 1974. 21 Uhr. The Swan. Castleford. Sie waren also bei Mandy Weimer? Ja. Warum? Sie behauptete, sie habe der Polizei gesagt, wo Claire Campleys Leiche zu finden sei. Sie glauben ihr nicht. Zwei Bauarbeiter haben die Leiche gefunden. Was hat sie gesagt? Hat sie etwas über Janet gesagt? Sie sagte etwas über die anderen, mehr nicht. Was hat sie gesagt? Sie sagte, ich solle denen von den anderen erzählen. Und dann murmelte sie was von dem Gras zwischen den Steinen. Paula Garland hatte mir den Rücken zugekehrt und ihre Schultern zitterten. Als sie sich umdrehte, war ihr Gesicht mit feinen schwarzen Linien überzogen, von den Augen bis zu den Lippen. Es tut mir leid, Mr. Dunford. Es war sehr freundlich von Ihnen, dass Sie hergekommen sind, aber ich muss jetzt allein sein. Bevor ich etwas sagen konnte, schob sie sich an mir vorbei durch die Menge und war zur Tür hinaus. Ich trank aus, nahm meine Zigaretten und fuhr zurück ins Redback. AF, endlich. Ich brauche deine Hilfe. Gestern Nacht warst du dir nicht so sicher. Tut mir leid. Das solltest du ja auch. Hast du einen Stift? Ja. Du solltest mal mit Marjorie Dawson reden. Sie ist im Hartley-Pflegeheim. In Hemsworth. Seit Sonntag, seit Barry bei ihr war. Mittwoch, 18. Dezember 1974. 7 Uhr früh und nichts wie raus aus meinem Zimmer. Tee und Toast mit Butter im Redback-Café. Hingekritzelte Namen in meinem Notizbuch. Marjorie Dawson und James Ashworth. Sergeant Fraser am Apparat. Hallo, Edward Dunford. Was wollen Sie? Noch einen Gefallen. Haben Sie Marjorie Dawson wegen letzten Sonntag befragt? Nein. Warum nicht? Weil sie irgendwo im Süden ist und ihre im Sterben liegende Mutter besucht. Glaube ich nicht. Wo ist sie dann, Sherlock? In der Nähe. Sie sagen mir, wo sie ist, sonst kriege ich sie wegen Behinderung der Ermittlungen dann. Ich will wissen, was Sie über ein paar tote Schwäne in Bretton Park wissen. Na gut, ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke. Ja, und wo zum Teufel ist Marjorie Dawson? Pflegeheim Hartley, Hemsworth. Ich lächelte, hatte mindestens eine Stunde Vorsprung. Mit frischen Blumen in der Hand klingelte ich am Pflegeheim Hartley. Das Gebäude, das eher wie ein altes Herrenhaus oder Hotel aussah, warf einen kalten Schlagschatten über das ungepflegte Grundstück. Kann ich Ihnen helfen? Ich hoffe. Ich wollte meine Tante Marjorie besuchen. Mrs. Marjorie Dawson. Mrs. White. Kommen Sie bitte mit. Sie ist oben. Zimmer 102. Da wird sie sich aber freuen. Mrs. Marjorie Dawson lag mit geschlossenen Augen auf zwei großen Kissen. Unter all den Bettdecken lugte der Kragen ihres Morgenmantels hervor. Ein dünner Schweißfilm lag auf ihrem Gesicht und hatte ihre Dauerwelle ruiniert, wodurch sie jünger wirkte, als sie wahrscheinlich war. Marjorie, meine Liebe, Sie haben Besuch. Und er hat Blumen mitgebracht, die duften. Mrs. Dawson schlug langsam ihre Augen auf und sah sich im Zimmer um. Mrs. White nahm ihr die Blumen ab und ging zum Waschbecken in der Ecke. Und dann lasse ich Sie allein. Danke, Mrs. White. Keine Sorge, manchmal braucht sie eine Weile, um klar zu werden. Bei ihrem Onkel und seinen Freunden letzte Nacht war es dasselbe. Wenn Sie etwas brauchen, ich bin im Wintergarten. Bis später. Wer sind Sie? Edward Dunford. Und warum sind Sie hier, Mr. Edward Dunford? Ich bin Reporter. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Mein Kollege Barry Gannon hat Sie am letzten Sonntag besucht. Erinnern Sie sich noch? Ich erinnere mich. Er ist Sonntagnacht ermordet worden. Und Sie sind hergekommen, um mir das zu erzählen? Warum haben Sie ihm gesagt, sein Leben sei in Gefahr? Er stellte rücksichtslose Fragen nach rücksichtslosen Männern. Was für Fragen? Nach Ihrem Mann? Mr. Dunford, mein Mann mag manches sein, aber rücksichtslos ist er nicht. Worüber haben Sie sich dann unterhalten? Über gemeinsame Bekannte, Architektur, Sport, all sowas. Sport? Rugby League. Nun, ich bin kein Fan davon. Donald Foster ist ein Fan, oder? Wirklich? Ich dachte, seine Frau. Seine Frau? Also wirklich, Mr. Dunford, geht das schon wieder los? Solches Gerede fordert Opfer. Ich ging zum Fenster. Ein blau-weißer Streifenwagen kam die Schotterzufahrt herauf. Wollen Sie schon gehen? Ich fürchte, die Polizei ist da. Sie werden wohl mit Ihnen über Barry Gannon reden wollen. Ach, nicht schon wieder. Schon wieder? Was meinen Sie mit schon wieder? Ich denke, Sie sollten jetzt besser gehen. Tja, das finde ich auch. Der mit dem Bart. Nicht Fraser. Scheiß auf Fraser. Ich dachte, wir hätten dir klargemacht, keine Leute zu belästigen, die nicht belästigt werden wollen. Hm? Und jetzt wird dir der Bulle den Kopf abreißen. Ein Tritt gegen den Knöchel brachte mich auf die Knie. Ich kroch über den Boden. Du bist tot. Meine Augen brannten feucht vor siedend heißen Tränen und ich versuchte aufzustehen. Der mit dem Bart packte mich bei den Haaren und schleifte mich aus dem Zimmer. Ich war oben an der Treppe, meine Schuhe mühten sich an den Füßen zu bleiben. Ich hielt mich auf halber Höhe am Geländer fest. Dann war ich am Fuße der Treppe, versuchte aufzustehen. Scheiße, meine Kopfhaut roter, gelber, schwarzer Schmerz. Dann war die Hitze verschwunden und es gab nur kalte Luft und Splitter der geschotterten Einfahrt in meinen Handflächen. Scheiße, mein Rücken. Und dann rannten wir alle die Einfahrt hinunter. Scheiße, mit dem Kopf gegen die grüne Tür des Viva. Und dann öffneten sie die Wagentür und steckten meine Hand dazwischen. Scheiße, scheiße, scheiße. Dann schwarz. »1974. Ein Hörspiel in zwei Teilen« von David Peace. Aus dem Englischen von Peter Thorberg. Erster Teil: »Yorkshire will mich«. Es sprachen Edward Dunford, Vanya Müs, Mutter Susanne Tremper, Barry Gannon, Florian Lukas, Paula Garland, Bettina Engelhardt, Fraser, Hans Löw, A.F., Christoph Loser, Oldman, Engelbert von Nordhausen. In weiteren Rollen Angelika Bartsch, Daniel Berger, Therese Dürrenberger, Kathleen Gavlich, Andreas Krotger, Bernd Hahn, Gisela Keiner, Marlon Kittel, Isis Krüger, Dennis Moschito, Viktor Neumann, Christian Redl, Camilla Renschke, Simon Roden, Udo Schenk, Markus Scheumann und Gabriele Schulze. Technische Realisation Brigitte Angerhausen, Jürgen Glosemeier, Anne Efferts und Werner Jäger. Regieassistenz Freya Hattenberger, Regie Annette Kurt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2007. Dramaturgie und Redaktion Isabel Platthaus.